Ich nannte ihn Krawatte. Der Name gefiel ihm. Er brachte ihn zum Lachen. Rot-graue Streifen auf seiner Brust. So will ich ihn in Erinnerung behalten. Ich nannte ihn Krawatte. Nach dem Roman von Milena Michiko-Flaja. Hörspielbearbeitung Norbert Schäffer. 7 Wochen sind vergangen, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Seit gestern weiß ich es. Er kommt nicht mehr wieder. Als er auftauchte, hatte ich keine Ahnung. Ich saß auf meiner Bank, den Kragen hochgeschlagen. Eine Taube flog auf. Mir wurde schwindelig bei ihrem Flügelschlag. Als ich die Augen wieder aufmachte, war er da. Hiro. Er trug einen grauen Anzug, ein weißes Hemd, eine rot-grau gestreifte Krawatte. In seiner rechten schlenkerte er eine Aktentasche, braunes Leder. Ohne mich anzuschauen, setzte er sich auf die Bank gegenüber, schlug ein Bein über das andere. Bestimmt muss er einmal ins Bad, auf die Toilette. Flüchtiger Blick auf die Uhr. Dann zündete er sich eine Zigarette an. Scharfer Geruch in meiner Nase. Der Wind blies den Rauch in meine Richtung. Noch ehe wir Namen ausgetauscht hatten, war es dieser Wind, der uns miteinander bekannt machte. Was hat er nur, der Junge? Der Park war durch seine Anwesenheit kleiner geworden. Bestand aus nur mehr 2 Bänken, seiner und meiner. Lass ihn, eine Phase. Im Park war er der einzige Salarimann. Im Park war ich der einzige Hikikomori. Etwas stimmte nicht mit uns. Er sollte eigentlich in seinem Büro in einem der Hochhäuser, ich sollte eigentlich in meinem Zimmer zwischen 4 Wänden hocken. Du hast ihn verwöhnt. Sein Bento, seine Mahlzeit. Du bist nie für ihn da gewesen. Reisbällchen, Garnelen, Algensalat. Er brach die Stäbchen in 2, hielt inne, wischte sich heimlich über die Augen. Sein Kiefer, angespannt, zitterte. Beschämt sah ich, er weinte. Ein zugeschnürtes Weinen. Und ich allein sein Zeuge. Er sollte nicht weinen, nicht vor mir. Er sollte die Tür hinter sich zumachen. Er sollte das wissen, dass Weinen und Sterben Privatsache sind. Wir haben unseren Sohn verloren. Er ist gestorben, noch vor seiner Zeit. Ein 1/2 Monat verging. Er erschien jeden Montag. 9. Jeden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Eine Schande, das. Nur an den Wochenenden blieb er aus. Unser einziger Sohn. Er fehlte mir dann. Die Leute beginnen über uns zu sprechen. Morgens nickte er mir zu. Ich nickte zurück. Man tuschelt, ich kaufe für 3. Abends hob er die Hand, wenn er ging. Ich hob die meine. Ein stummes Einverständnis. Du bist da, ich bin da. Wir haben beide das Recht, einfach nur da zu sein. Wenigstens hat er die Vorhänge zugezogen. Nicht auszudenken, was wäre, wenn man ihn sähe. Du weißt doch, was damals mit Miyajima ist. Miteinander zu sprechen, wäre noch eine Übertretung gewesen. Da war eine Grenze, der Kiesweg. Hier meine, dort seine Bank. Dazwischen Grashalme. Zwei Jahre lang hatte ich mich darin geübt, das Sprechen zu verlernen. Unfall! Zugegeben, es war mir nicht gelungen. Ein Unfall! Ich sprach Monologe, unentwegt in die Sprachlosigkeit hinein. Mein Zimmer glich einer Höhle. Hier war ich groß geworden, hatte meine Unschuld verloren. Ich meine, groß zu werden bedeutet einen Verlust. Man glaubt zu gewinnen. In Wahrheit verliert man sich. Hey, du! Ich trauerte um das Kind, das ich einmal gewesen war. Alles in Ordnung? Die Narben an meiner Hand. Unzählige Spiegel zerschlagen. Ich wollte kein Mann sein, der glaubt, er gewinnt. Man muss funktionieren. Ich kann nicht mehr. Ohara Tetsu. Freut mich, dich kennenzulernen. Du rauchst nicht? Ist gut. Fang besser gar nicht damit an. Er setzte sich neben mich. Zwischen uns seine Aktentasche. Ich habe alles probiert. Ich komme nicht los davon. Mir fehlt der Wille. Sicher kennst du das. In der Firma rauchen alle. Der Stress. Ein Schmetterling ließ sich für Sekunden auf der Bank gegenüber nieder. Nebeneinander sitzend, schauten wir ihm nach, wie er davonschwebte. Von Kyoko. Leise Ahnung. Von nun an gäbe es kein Zurück mehr. Hühnchen mit Kartoffelsalat. Von meiner Frau. Eine wunderbare Köchin. Magst du? Nein. Sie steht jeden Morgen um 6 auf, um mir mein Bento zuzubereiten. 33 Jahre lang. Jeden Morgen um 6. Und das Beste, es schmeckt fast zu gut für einen wie mich. Nicht wahr? Ich habe Glück. Einen schönen Tag. Dir auch. Kyoko weiß nicht, dass ich hierher komme. Ich habe es ihr nicht gesagt, dass ich meine Arbeit verloren habe. Die Pause danach. Ich war zum Mitwisser geworden. Es ist nicht so, dass ich es Kyoko nicht sagen wollte. Aber dann, ich brachte es nicht übers Herz. Und du? Was treibt dich her? Keine Ahnung? Du bist ja noch jung. 18? 19? 20? Ich werde immer 58 sein. Du aber... Pass auf, welches Alter du dir aussuchst. Es klebt an einem, wie Klebstoff, der sich um dich herum verhärtet. Die Weisheit ist nicht von mir. Ich habe sie aus einem Buch, einem Film. Ich weiß es nicht mehr. Ach, man merkt sich Sachen. Unglaublich. Man merkt sich ein Leben lang Sachen. Sein Schlaf kam jäh. Die Lehne im Rücken war er eingedöst, mit gesenktem Kopf. Glich einem Kind, unbeschützt. Und wieder spürte ich den Wunsch, ihn zuzudecken, vor einem Unheil zu bewahren. Keine Überstunden heute. Das Schönste am Arbeiten ist das Nachhausekommen. Mein erster Satz. Wenn ich im Eingang stehe. Vor meinem inneren Auge sah ich Kyoko, seine Frau, in der Küche. Es riecht nach Knoblauch und Ingwer. Zwischen das Öl. Frisch gedünstetem Gemüse. Ein Klecks Marinade auf ihrem Ärmel. Ich stehe am Eingang. Sie hackt und rührt. Sauge diesen Geruch ein. Schält, schneidet, salzt. Und sage, das Schönste am Arbeiten ist das Nachhausekommen. Du Dummkopf, du. Sie könnte mich weitaus Schlimmeres nennen. Einen Lügner. Einen Betrüger. Und trotzdem wäre darin, ich hoffe es, dieselbe Zärtlichkeit. Obwohl, solange noch Hoffnung ist, will ich nicht wissen, wie es wäre, wenn ich ihr die Wahrheit sage. Und wozu? Sie hat Besseres, sehr viel Besseres verdient als die Wahrheit. Also dann, bis morgen. Ich danke dir. Wir standen Aug in Aug, gleich groß. Auf Wiedersehen. Meine Stimme. Mein Name ist Taguchi Hiro. Nach 2 Jahren des Schweigens. Ich bin 20 Jahre alt. 20 ist das Alter, das ich mir ausgesucht habe. Vielleicht spricht er sich aus heute Abend. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es gerade das, worauf er wartet, dass Kyoko dahinter kommt, ihn zur Rede stellt. Vielleicht sind wir uns darin ähnlich. Wir sehen beide zu, wie uns alles entgleitet. Erleichtert. Nicht in der Lage, die Dinge gerade zu biegen. Und vielleicht ist deshalb seine Geschichte auch meine. Taguchi Hiro also. Ich dachte ja schon, du seist stumm. Und irgendwie wäre mir das sogar recht gewesen. Natürlich nicht wirklich, wenn du verstehst. Irgendwie wäre es mir recht, wenn Kyoko wüsste, dass ich hierher komme. Sie tröstet mich, die Vorstellung. Sie wüsste instinktiv aus ihrem Bauch heraus, wäre, weil sie es wüsste, meine Komplizin. Erbärmlich, nicht wahr? Wenn man nur verrückt genug wäre, alles anders zu machen. Heute früh, als sie mir die Krawatte band. Einmal auszubrechen. Das wäre der Moment gewesen, ihr zu gestehen, dass ich längst draußen bin. Aber da hatte sie die Krawatte schon fertig gebunden. Und was blieb, war alleine die Scham. Ich schäme mich meiner Scham. Es ist doch so, ich habe nicht nur meine Arbeit verloren. Der Verlust, der am schwersten wiegt, ist der der Selbstachtung. Wenn man am Ende eines Bahnsteigs steht, die Lichter des Zuges sieht und sich dabei ertappt, den einen Augenblick zu berechnen, in dem ein Sprung auf die Gleise, man macht einen Schritt nach vorn, man spürt, jetzt und dann nichts. Ein dunkles Nichts. Nicht einmal dafür taugt man noch. Der Zug fährt ein, voller Menschen. Man spiegelt sich in den Fenstern, die an einem vorübergleiten und erkennt sein eigenes Gesicht nicht mehr. Genug von mir. Jetzt bist du dran. Erzähl mir was. Was? Das Erste, was dir einfällt. Ich höre zu. Schwierig. Das Erste, was mir einfällt, es ist schwierig, etwas zu erzählen. Ich habe Angst davor, Geschichten anzusammeln. Ich wäre gerne nur eine, in der nichts passiert. Wir treiben auf schmelzendem Eis. Wir treiben auf schmelzendem Eis. Ein hübscher Satz. Von dir? Nein, nicht von mir. Von Kumamoto. Wofür lernen, wenn mein Weg ein vorgezeichneter ist? Von Kumamoto Akira. Unübersehbar. Die Fußstapfen derer, die ihm vor mir gegangen sind. Kumamoto schrieb Gedichte. Seine Schulhefte waren voll davon. Stets auf der Suche nach dem perfekten Gedicht. Mein Urgroßvater, mein Großvater, mein Vater. Alles Juristen, die ihn für mich geebnet haben. Wir waren beide in derselben Abschlussklasse. Ich muss nichts lernen. Beide unter demselben Druck, sie zu bestehen. Sie haben es bereits für mich getan. Ich muss es bloß wiederkäuen und hernach ausspucken. Das ist, was ich Ihnen schuldig bin. Schau her. Er zeigte mir eines seiner Hefte. Zerrissen. Vater meint, die Gesellschaft braucht keine Sonderlinge. Nun, Er hat recht. Ich kann nur einfach nichts dafür. Ich habe Stunden verwendet, es wieder zusammenzukleben. Die Hölle ist kalt. Die perfekteste Zeile. Das Feuer der Hölle ist kein wärmendes Feuer. Ich erfriere daran. Kein Ort ist so kalt wie diese brennende Wüste. Mein Sterbegedicht. Zuerst verstand ich ihn nicht. Ich verstand ihn so wenig wie die Gedichte, die er schrieb. Wir wurden trotzdem Freunde. Ich hab's. Gute Freunde. Es gibt kein perfektes Gedicht. Seine Vollkommenheit muss gerade darin bestehen, dass es unvollkommen ist. Begreifst du? Ich wollte es nicht begreifen. Ich habe ein Bild im Kopf. Ich sehe es deutlich vor mir. Sobald ich es jedoch restlos erfasst habe, explodiert es. Und was ich niederschreibe, sind einzelne Teile, die kein Ganzes ergeben. Als ob ich versuche, eine Vase, die kaputt gegangen ist, Stück für Stück zusammenzuleimen. Es gibt immer einen Splitter, der übrig bleibt. Dieser Splitter aber, er macht das Gedicht. Durch ihn allein bekommt es Sinn. Mein Sterbegedicht soll eine Vase sein, durch deren gekittete Sprünge das Wasser dringt. Du bist ja krank. Du auch. Tage später steckte mir Kumamoto in der Physikstunde einen Zettel zu. Heute um 8 bei der Kreuzung. Ich will es wieder gut machen. Er wollte und wollte und wollte es wieder gut machen. Er wusste, er konnte nicht einlösen, was er seinen Vätern schuldig war. Und er wusste, seine Heiterkeit würde nicht ewig vorhalten. Man kann nicht ewig behaupten, ich kann nichts dafür. Ab einem Alter, das er nicht erreichen wollte, muss man einsehen, man kann immer etwas dafür. Schon aus der Ferne erspähte ich ihn. Sein Gesicht hatte er mir zugewandt, hob seine Hand, rief etwas, ich verstand ihn nicht. Die Hand noch für Sekunden in der Luft. Ein Unfall! Dann sackte sie nieder. Ein Unfall! Ich wühlte mich durch die Ketten von Passanten. Hey, du! Kumamoto blutüberströmt. Alles in Ordnung? Ich verlor das Bewusstsein. Da bist du ja endlich. Was soll aus dir werden? Treibst dich spät abends herum? Hast du vergessen? Deine Zukunft! Nachdem die Tür hinter mir zugefallen war, fühlte ich eine sprachlose Leere. Ich legte mich hin, rannte in Gedanken noch einmal auf die Kreuzung zu. Kumamotos Mund. Hiro! Was hatte er gerufen? Wieder und wieder versuchte ich, es von seinen Lippen abzulesen. Sobald ich die Augen zumachte, sah ich die Hand. Kumamotos Hand. Sie hatte auf mich gezeigt. Von allen Umstehenden auf mich. Was mich am meisten bestürzt hat, war die Scham plötzlich in mir. Dieses, ich kenne ihn nicht. Er gehört nicht zu mir. Und mit ihr die Wut. Warum hat Kumamoto etwas öffentlich gemacht, was nur ihn allein betraf? Warum hat er mich zu solch feiger Scham gezwungen? Nie wieder, schwor ich, wollte ich jemandem anhängen. Ich wollte eintreten in einen Raum ohne Zeit. Sollte das Leben draußen weitergehen. Ich wollte es aussperren, nicht zulassen, dass es mir passierte. In meinen Blick hatte sich der eine Splitter gebohrt, durch den Kumamotos Sterbegedicht seinen Sinn bekam. Was hat er nur, der Junge? Lass ihn. Eine Phase. Am nächsten Morgen blieb ich liegen. Eine Woche verstrich. Und so ging es rauf und runter. Bis ich nicht länger auseinanderhalten konnte, ob aus Wochen Monate und aus Monaten Jahre geworden waren. Hat er sich wieder gemeldet? Wer? Kumamoto. Nein. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Ich will es auch gar nicht erfahren. Warum nicht? Er hat sein Gedicht geschrieben, nun schreibe ich meins. Und wenn er noch lebt? Habe ich trotzdem 2 Jahre in meinem Zimmer verbracht. Die letzten 2 Jahre meiner Jugend. Ihm geschenkt. Darf ich es lesen? Dein Gedicht? Es ist noch nicht fertig. Aber da steht es doch. Wo? Auf dem Rücken deiner Hand. So viele Narben. Ich verbarg sie blitzschnell. Die armen Tiere. Muss schlimm sein, ohne Erinnerung. Aber vielleicht nicht so schlimm, wie man sich's denkt. Ich meine, wenn man alles vergessen würde, würde man dann nicht auch alles vergeben? Nein, das wäre zu einfach. Um zu vergeben, muss man sich erinnern, Tag für Tag. Magst du weitererzählen? Ja, ich mag vergeben. Ich bin kein typischer Hikikomori. Ich verbringe den Tag nicht vor dem Fernseher und die Nacht nicht vor dem Computer. Ich baue keine Modellflugzeuge. Von Videospielen wird mir schlecht. Bestimmt muss er einmal ins Bad, auf die Toilette. Nichts soll mich ablenken vom Versuch, mich vor mir selbst zu bewahren. Vor meinem Namen, vor meinem Erbe. Ich bin der einzige Sohn. Vor meinem Körper, dessen Bedürfnisse nicht aufgehört haben, mich zu erhalten. Vor meinem Hunger, vor meinem Durst. In den 2 Jahren überkam mich mein Körper 3-mal am Tag. Ich schlich dann zur Tür, öffnete sie einen Spalt, nahm das Tablett hoch, das Mutter mir hingestellt hatte. Du hast ihn verwöhnt. Du bist nie für ihn da gewesen. Wenn niemand zu Hause war, schlüpfte ich hinaus ins Badezimmer. Seltsam, dieses Bedürfnis, mich zu waschen. Ich putzte mir die Zähne und kämmte mir die Haare. Sie waren lang geworden. Ein Blick in den Spiegel. Es gibt mich noch. Eine Schande, das. Unser einziger Sohn. Mein Glück ist, dass man mich bis heute in Ruhe gelassen hat. Man schickt mir keinen Sozialarbeiter vor das Zimmer, der stundenlang auf mich einredet. Vaters Klopfen, Mutters Fingerabdruck in einem der Reisbällchen. Dieses wenige Leben ist gerade genug. Niemand soll wissen, dass ich ein Hikikomori bin. Man tuschelt, ich kaufe für 3. Den Nachbarn hat man erzählt, ich sei auf Austausch in Amerika. Und nachdem ich nun wieder nach draußen gehe, hat man ihnen erzählt, ich sei zurück, bräuchte Zeit, mich an die Heimat zu gewöhnen. Mein Glück ist, Teil einer Familie zu sein, die sich für mich schämt. Nur einmal haben sie versucht, mich herauszuholen. Und wenn ich dich hinausprügeln muss? Er erhob seine Hand. Kumamotos. Sekundenlang in der Luft. Ich wich zurück. Pfeifend ging sie hernieder, schlug ins Leere, sackte kraftlos zu Boden. Ich kann nicht mehr. Ab da ließ man ganz von mir ab. Haben Sie zugehört? Dann schwieg er. Wenn es so schön bleibt, fand er morgen ans Meer. Kyoko liebt das. Irgendwo hinfahren. Dann war er eingeschlafen. Und versprichst du, mich nicht zu verraten? Mir fiel auf, dass ich vieles ausgelassen hatte. Zum Beispiel: Der rote Faden soll uns daran erinnern, dass wir aneinander gebunden sind. Dass Kumamoto mich manchmal seinen Zwilling genannt hatte. Seinen Seelenzwilling. Dass ich ihn vermisste. Dass Mutter sehr oft um mich weinte. Und dass Vater nie vergaß, mir mein Taschengeld unter der Tür zuzuschieben. Kumamoto hat recht. Bitte hilf mir. Man kann Sterbegedichte schreiben. Millionen. Über einen und denselben Tod. und doch sagen sie jedes Einzelne etwas anderes, je nachdem, was sie auslassen. Und? Sind Sie ans Meer gefahren? Nein. Kyoko meinte, ich sehe erschöpft aus und solle einmal einfach nur sitzen und Stille halten. Ich würde mich sonst noch zu Tode arbeiten. Typisch Kyoko. Sie weiß, ich bin ein Mensch, dem es schwerfällt, nichts zu tun. Jedenfalls war ich das mal. Aber das ist nun schon ein ganzes Weilchen her. 2 Monate? Ja, ungefähr 2. Seit ich entlassen wurde, ist die Zeit eine ungefähre. Dabei weiß ich gar nicht mehr, wie ich sie überhaupt... Mir scheint, ich habe immer nur gearbeitet. Und im Gegensatz zu manch anderem gern. Warum sind Sie dann hier? Ich konnte nicht mehr mithalten. In der Firma hatte ich begonnen aufzufallen. 10 junge Köpfe, darunter ich, ein Grauer. 20 Hände, darunter meine, zu langsam. Sogar beim Trinken nach der Arbeit. Einmal stolperte ich. Ein Missgeschick. Ich war dabei, einen Stapel Papier ins Büro eines Kollegen zu tragen. Eine Zeitlupenaufnahme. Da war das Kabel. Ich saß, war mit einem Fuß schon auf der sicheren Seite, blieb mit dem anderen hängen. 10 Krawatten waren meine Zeugen. 20 Augen, ein Blick. Mein Missgeschick, das einzig große in 35 Jahren, löste eine Kette von Fehlern und Unsicherheiten aus. Ich war gestolpert. Und das, was mir entglitten war, war weitaus mehr als bloß ein Stapel Papier. Und diese Müdigkeit, eine bleierne Schwere. Bald hatte sie nicht nur meine Glieder, sondern auch mein Gehirn erfasst. Ich verstand, was man mir auftrug, und verstand es doch nicht. Ein Tippfehler oder ein Fleck am Hemd hätten genügt, mich ins Bodenlose zu stürzen. Aber ich stürzte nicht mehr. Ich schlief ein. Nach 35 Jahren schlief ich an einem Montagnachmittag über meinem Schreibtisch ein. Wenig später wurde ich entlassen. Ich packte meine Sachen und warf sie in den nächsten Mülleimer. Eine Last fiel von mir ab. Ich schäme mich zuzugeben, dass ich einen köstlichen Augenblick lang nichts als Erleichterung empfand. Man brauchte mich nicht. Ich musste nichts mehr beweisen. Das Gefühl, endlich versagt zu haben, berauschte mich. Wo bist du gewesen? Ich wollte am Arbeiten nicht mehr nach Hause kommen. Du Dummkopf, du. Die Lüge hat ihren Preis. Einmal gelogen, findet man sich in einem anderen Raum. Wie ist es in der Arbeit gewesen? Man lebt unter einem Dach, hält sich in denselben Zimmern auf, schläft im selben Bett, wälzt sich unter einer Decke. Die Lüge aber frisst sich mitten hindurch, macht, dass ein Haus in 2 Teile zerfällt. Warum machst du keine Überstunden mehr? Und wer weiß, ob es sich mit der Wahrheit nicht ebenso verhält. Hast du schon mit deinem Chef gesprochen? Es ist eine Entscheidung. Später. Bitte. Ich habe mich entschlossen, so zu tun, als ob. Denn das ist mein Versprechen gewesen, dass unser Alltag zu unserer Zuflucht werden würde. Ihn gilt es aufrecht zu erhalten. Bis zuletzt. Haben Sie Kinder? Nein. Warum? Ich dachte mir gerade, Sie wären ein sehr guter Vater. Ich? Ja, Sie. Und was bringt dich dazu, das zu denken? Weil sie selber manchmal wie ein Kind aussehen. Soweit ich zurückdenken kann, hatte ich niemals den Wunsch, irgendein Ziel zu erreichen. Nicht von mir aus. Die guten Noten waren nicht für mich, sondern für die Eltern, die dachten, aus mir wird einmal etwas. Die Schuluniform habe ich noch. Sie hängt im dunkelsten Eck meines Zimmers. Würde ich sie heute anziehen, es wäre ein lächerlicher Anblick. So lächerlich, wie ich mich damals, als ich sie trug, gefühlt habe. Ein als Schüler verkleideter Mensch, der vorgibt, etwas zu lernen, in Wirklichkeit aber alles verlernt, was wichtig ist. Auch das ein Grund, warum ich ein Hikikomori bin. Weil ich wieder lernen möchte, hinzuschauen. Von meinem Bett aus schaue ich in den Riss hinein, den ich aus Wut über mich in die Wand geschlagen habe. Ich schaue hinein, um mich an die vielen Momente zu erinnern, in denen ich weggeschaut habe. Es sieht nach Regen aus. Morgen, was ist morgen? Richtig, Dienstag. Die Woche hat erst begonnen. Wenn es regnet... Er kramte ein Kärtchen aus der Tasche, kritzelte, die Zungenspitze nach vorne geschoben. Miles to go. Ein Jazzlokal. Wenn es regnet, bin ich dort. Aber... Was? Es ist bloß... Auf der Rückseite des Kärtchens las ich seinen Namen. Ohara Tetsu. Und seine Adresse. Draußen ist mehr Platz zwischen den Menschen. Ich verstehe. Dann also bis zum nächsten Mal Sonnenschein. 2 Tage vergingen. Trommelnde Regentropfen. Durch den Spalt in den Vorhängen sah ich, der Himmel war zugenäht. Kein Wolkenriss in Sicht. Hiro, komm, setz dich. Ich lief auf und ab. Was willst du trinken? Ein Tier im Käfig, das von der Weite der Steppe träumt. Schön, dass du da bist. Was ist los? Ist dir schlecht? Du hast ja keine Farbe. Was kann ich tun? Aber natürlich. Du bist über deinen Schatten gesprungen. Keine Angst, jetzt bist du drüber. Warum denkst du, habe ich dieses Café ausgesucht? Doch nur, weil ich mir sicher war, dass es deinem Zimmer gleicht. Kyokos Lieblingsnummer. Das Lied, das sie auflegt, wenn sie Lust hat zu weinen. Es reinige ihre Augen, sagt sie. Danach könne sie klarer sehen. Die Augen seien wie Fenster, aus denen die Seele schaut. Da sieht man mal wieder, wie man sich täuschen kann. Ein Foto ist eben nur eine Kopie. Das Original ist vergleichsweise uninteressant. Wir waren einander vermittelt worden. 23 Jahre alt, Typistin, liest und singt gerne, zeichnet. Am liebsten habe ich Bücher und Lieder, die davon handeln, eine Tochter zu verheiraten, die das nicht will. Vater Bankbeamter, Mutter Hausfrau, keine Geschwister. So wurde sie mir beschrieben. Braves Kameragesicht. Die Hände ordentlich im Schoß gefaltet. Und falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, ich trage auf dem Foto eine Perücke. Sie gefiel mir. Und sie gefiel mir nicht. Im Grunde war es das Drängen der Familie, der mich nachgab. Ich kann nicht nur lesen und singen. Ich kann Ihnen, wenn es sein muss, auch einen Schlag versetzen, den Sie so bald nicht wieder vergessen werden. Es war einfach so, dass es von mir erwartet wurde. Und dass ich es selbst auch erwartete, weil man als Mensch nicht komplett ist, wenn man keinen anderen Menschen neben sich hat. Entschuldigen Sie. Ein Mann sollte sich nicht für sein Lachen entschuldigen und eine Frau nicht für die Tränen, die sie weint. Manchmal habe ich Lust, mich flach auf den Boden zu legen und ihn über und über mit meinen Tränen zu benetzen. Wollen Sie das begreifen? Wollen Sie das aushalten? Ja, ich will es. Ich will es versuchen. Sie Dummkopf. Ist es nicht merkwürdig? Mehr als in alles andere hatte ich mich in Kyokos Dummkopf verliebt. In ihren geraden, freien Blick. Ich bin eine Pflanze. Er durchschaute mich. Ich brauche das Feuer, die Luft, die Erde, das Wasser. Ich verkümmere sonst. Ich wollte von ihr durchschaut werden. Ist die Ehe nicht solch eine Verkümmerung? Das Feuer erlischt, die Luft wird dünn, die Erde trocknet aus, das Wasser versiegt. Ich würde eingehen. Du auch. Und wenn nicht? Wenn gerade der Alltag, unser Alltag, mein Versprechen an dich ist? Deine Zahnbürste neben der meinen? Du sagst, ich bekomme einen Bauch. Wieder hast du deinen Schirm liegen lassen. Ich schnarche, du kannst nicht schlafen. Im Traum flüstere ich deinen Namen. Kyoko! Du bindest mir meine Krawatte, winkst mir nach, wenn ich zur Arbeit fahre. Ist das nicht genug, um glücklich zu sein? Gib mir Zeit. Unsere Flitterwochen haben wir verschoben. In der Firma wurde damals jede Hand gebraucht. Wir sind nie dazu gekommen, sie nachzuholen. Wer hätte ich werden können? Wer war ich geworden? Wer werde ich sein, wenn sie herausfindet, wer ich bin? Kyoko weiß es schon. Ich bin mir sicher. Sie wartet bloß ab, bis ich den Kopf vor ihr senke. Du hast recht gehabt. Einen glücklichen Alltag gibt es nicht. Man muss jeden Morgen von Neuem darum ringen. Bei Miyajimas gibt es Hunde und Katzen zu essen. Bei Miyajimas werden Ameisen gegrillt. Bei Miyajimas trinkt man aus der Regentonne. Die Miyajimas waren unsere Nachbarn. Ihr Haus dicht neben unserem. In der Nachbarschaft war sie das einzige Kind in meinem Alter. Man weiß ja nicht, woher sie kommen. Und obwohl meine Eltern ihre nicht leiden konnten, nahmen sie hin, dass wir vor dem Tempel miteinander spielten. Im Schatten der Kiefer. Zu Hause sprach ich nur selten über Yukiko. Man muss doch wissen, mit wem man sich abgibt. Ob Mutters Tonfall oder die Art und Weise, wie sie den Mund verzog, wenn die Rede auf Miyajimas kam, etwas verriet mir, dass es gefährlich war, zu viel preiszugeben. Umgang formt. Je nachdem, ob er gut oder schlecht ist. Und so behielt ich für mich, dass an Yukikos Jacke zwei Knöpfe fehlten. Und so behielt ich für mich, dass mir das völlig egal war. Wie kommt es, dass du so anders bist? Weil ich von einem Stern gefallen bin. Von einem Stern? Meine Eltern haben mich gefunden. In einer Schachtel am Fluss. Ein Zettel hing um meinen Hals. Darauf stand, ich sei die Prinzessin der Leier. Dazu bestimmt, fern der Heimat das Leben eines Erdenmenschen zu führen. Aber, pst, es ist ein Geheimnis. Wenn jemand davon erfährt, löse ich mich in Sternenstaub auf. Und deine Kleidung? Eine Verkleidung. Damit ich mich nicht auflöse, trage ich die Kleidung einer Bettlerin. Manchmal habe ich Heimweh. Ich auch. Heißt das, du glaubst mir? Ja, ich glaube dir. Und versprichst du mich nicht zu verraten? Ich gebe dir mein Ehrenwort. Ihre Hand in meiner. Freunde. Für immer und ewig. Unser Freundschaftsbaum. Mit einem Taschenmesser ritzten wir unsere Namen in die Rinde. Der rote Faden soll uns daran erinnern, dass wir aneinander gebunden sind. Sie hatte einen roten Faden aus ihrer Rocktasche gezogen, band ihn um einen der Äste. Da ich mich dir anvertraut habe, stehst du in meiner Schuld. Und da du versprochen hast, mich nicht zu verraten, stehe ich in deiner. Wir wurden 9, dann 10. Mit jedem Jahr schärfte sich meine Wahrnehmung Oder eigentlich trübte sie sich. Plötzlich sah ich aus Augen, die prüfen. Aus Augen, woher kommst du? Die zweifeln. Aus Augen, die nichts mehr sehen. Sag mir, woher? Wir saßen Rücken an Rücken und zupften Grashalme. Der rote Faden über uns war ausgebleicht. Woher kommst du wirklich? Du weißt doch. Was weiß ich? Ich kann's dir nicht sagen. Warum nicht? Ich riss ein ganzes Grasbüschel aus der Erde und schleuderte es gegen die Tempelmauer. Bitte verzeih mir. Gerne, hätte ich ihr gesagt. Es ist gut. Ich verzeihe dir. Allein die Wut hielt mich zurück. Ein wütender Schmerz. See, kommt gleich. Am Tag darauf, ich hatte bei Miyajimas geläutet, steckte ihre Mutter den Kopf heraus. Was soll das heißen? Du willst ihn nicht sehen. Unzählig all die Male, die ich vor der Tür stand und läutete. Was soll dieser Unsinn? Von wegen, du schämst dich. Unzählig all die Male, die sie verschlossen blieb. Ich kann nicht mehr. Dahinter Yukiko. Ein blinkender Stern, der längst erloschen ist. Wenn du ein anderes Mal, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Meine Tochter, die Prinzessin, hat ihre Launen. In unserer Siedlung waren sie der wunde Punkt. Diese Angst, man könnte so werden wie sie. Mit dem letzten Rest Widerstand schrieb ich einen Brief. Liebe Yukiko, lass uns noch einmal bei unserer Kiefer treffen. Ich will dich sehen und verstehen. Abschied nehmen. Dir sagen, dass... Ich radierte so lange an dieser Stelle, bis das Papier dünn und knittrig geworden war. Ist sie gekommen? Warum schaust du mich nicht an? Sie muss doch gekommen sein, nicht wahr? Du sollst mich anschauen. Ah. Wenigstens das. Ja. Ich hasse dich. Yukiko ist gekommen. Also doch. Aber was? Mit dir bin ich fertig. Sie war eine Fremde geworden. Endgültig fertig. Eine Zeit lang vermied ich es, an Miyajimas vorüberzugehen. Ich zitterte bei dem Gedanken, Yukiko könnte am Fenster stehen oder die Straße hochkommen. Sie könnte mit dem Finger auf mich zeigen, mich an meine Schuld erinnern. So klein war ich, dass ich mir beinahe wünschte, sie wäre ein schlechterer Freund als ich. Sie war es aber nicht. Der Vater ist ans Bett gebunden. Die Mutter geht nächtlichen Beschäftigungen nach. Bald hatte ich vergessen, dass wir jemals Freunde gewesen waren. Mit Säcken und Beuteln beladen. Der Geschmack ihrer Lippen. Ich hasse dich dafür, dass du mich zwingst, zu den anderen zu gehören. Zu jenen, die sagen... Was sie sagen, ist wahr. Ob es überhaupt ein Kuss gewesen war? Verbotene Ware. Sie ist verrückt. Das ist ihr ins Gesicht geschrieben. Das arme Mädchen soll bei einem Mathematikwettbewerb den ersten Platz belegt haben. Wer weiß schon, ob das stimmt. Obwohl Miyajimas unsere direkten Nachbarn waren, vergingen Jahre, ohne dass ich einem von ihnen begegnete. Ob das nicht erfunden ist? Mit Miyajimas hat man besser nichts zu tun. Auch für mich stand das fest. Bis das Schicksal, damals, sagte ich, ein dummer Zufall, dazu führte, dass unsere Wege sich ein letztes Mal kreuzten. Oh, die stinkt! Ich war 16. Ein neues Schuljahr hatte begonnen. Die stinkt! Ich hörte es. Klar und deutlich. Die stinkt, als ob sie einen Fisch unterm Rock hätte. Bitte nicht. Jemand fasste nach ihr. Ich sah es. Klar und deutlich. Dieser Gestank. Sie schreckte zurück. Was schaust du? Ich schaute weg. Ich hatte nichts gesehen. Ein toter Hamster riecht besser als du. Der stinkt. Bezahlt 5000 Yen. Ja. Yukiko hätte einen Freund gebraucht. Was heißt, du hast sie nicht? Morgen bezahlst du. Hey, Mathematikprinzessin. Wie dividiert man Ochse durch Kuh? Auf der Tafel ein grunzendes Schwein. Ein Bein angehoben. Darunter ihr Name. Sie wischte ihn Strich für Strich fort. Aus Yukiko wurde Yuki. Aus Yuki wurde nichts. Den Schwamm in der Hand drehte sie sich um. Suchender Blick. Er fand mich. Ich schwöre, ich löse mich in Sternenstaub auf. Genau so sah sie mich an. Ich löse mich auf. Hätte ich damals eingegriffen, ich säße heute nicht hier. Auf dem Weg nach Hause sah ich nicht, wie sie gegen eine Wand gedrängt wurde. Auf dem leeren Parkplatz sah ich nicht, wie ihr der Rock über die Knie gerutscht war. Ich ging weiter. Ein stummer Zeuge, so hatte ich es gelernt. Nun, also wissen Sie. Ja. Und begreifen Sie jetzt, dass ich... Du hast genug gesagt. Nein, es geht noch weiter. Man fand sie, die Glieder verrenkt, auf dem Schulhof. Sie hatte sich aus dem 5. Stockwerk gestürzt. Man legte Blumen nieder, dort, wo sie hingestürzt war. Auf einem Zettel stand: Wir trauern und schämen uns, liebe Yukiko. Ein weißes Blatt Papier in den Händen rannte ich los. Vielleicht wird sie im Tempel auf mich warten. Und wir werden im Schatten der Kiefer sitzen und nicht zulassen, dass der Wind zwischen uns hindurchfährt. Rote Fäden. Der Baum war über und über mit roten Fäden behängt. An jedem Ast 5, für jedes Jahr ein Faden. Wie war sie so hoch geklettert? Unsere Namen waren mit der Rinde emporgewachsen, der Sonne entgegen. Das Miauen der Tempelkatze. Ich nahm sie hoch und ließ zu, dass sie die Krallen nach mir ausstreckte. Warmes Blut. Es gibt mich noch, liebe Yukiko. Ich schrieb es in die Armbeuge. Ich möchte dir sagen, ich mag dich. Und weiter? Nichts weiter. Ich wurde 17, dann 18. Der Druck wuchs. Ich würde ihm standhalten, die Zähne zusammenbeißen. Das ist Erwachsenwerden. Die Dinge, so wie sie sind, zu überstehen. Zu vergessen. Wieder und wieder zu vergessen. Wenn Kumamoto nicht gewesen wäre, hätte ich es geschafft. Er aber hatte Yukikos Augen. Denselben Blick. Ich löse mich auf. Es ist... Eine Entscheidung. Nein. Zumindest keine, die du aus einer Wahl herausgetroffen hast. Wir sind unfrei, alle. Bloß, dass uns das nicht aus der Verantwortung nimmt. Dass wir trotz unserer Unfreiheit beständig Entscheidungen treffen, für deren Folgen wir haften müssen. Und dass wir daher mit jeder Entscheidung, die wir treffen, noch unfreier werden. Morgen wieder? Auf jeden Fall. Die krumme Kiefer gibt es noch. Diese Nacht verbrachte ich, den Kragen hochgeschlagen, unter ihrem Dach. Es machte mir nichts aus, dass es von den Nadeln auf mich heruntertropfte. Ich empfand es als tröstlich, derart ausgesetzt zu sein, mit klammen Fingern die dunklen Stunden auszusitzen. Die Eltern würden wohl auf mich warten, sich vielleicht sorgen, wo ich sei, vielleicht sogar den Hörer von der Gabel nehmen, wählen, sich plötzlich schämen und wieder auflegen. Wie sollte man erklären, dass einer verschwunden ist, der ohnehin verschwunden war? Und dennoch wünschte ich mir nichts anderes, dass man mich sucht und findet. Glaubst du, es gibt ein Leben danach? Ich meine, Yukiko. Gestern Nacht Ich lag schon im Bett. Habe ich mich gefragt, ob sie wohl wiedergeboren wurde. Sagen wir, in Mexiko. Sie ist jetzt 2, 3 Jahre alt. Sie spricht schon Spanisch. Sie lernt schnell. Ich meine, die Vorstellung, Yukiko könnte jetzt mit all dem Wissen, das bereits in ihr ist, in einem Körper, der Isabella heißt. Die Vorstellung, sie könnte darauf kommen, dass sie schon einmal hier gewesen ist. Sie kennt die Sonne, das Rufen ihrer Mutter. Es ist ein Wiedererkennen. Mit dieser Vorstellung bin ich eingeschlafen. Dass wir wiedergeboren hier sind, um etwas wiederzuerkennen. Glaubst du nicht, du könntest ihr begegnen? Eines Tages? Mit uns könnte es dasselbe sein. Ich meine, heute am Bahnsteig, umgeben von so vielen Menschen, habe ich mich gefragt, ob mir nicht einer von ihnen fehlen würde, wenn er nicht da wäre. Und dann, ob nicht auch ich ihm fehlen würde, wenn ich nicht da wäre. Ob wir nicht alle irgendwie da sind, um einander zu berühren. Als schließlich der Zug einfuhr und ich mein Spiegelbild in seinen Fenstern und den dahinter verschlafenen Gesichtern vorbeirollen sah, war das keine Frage. Wir müssen, wenn jeder von uns, miteinander verwandt sein. So riecht es, wenn jemand stirbt. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, es gäbe 2 Menschen, denen ich gerne wieder begegnen würde. Der eine ist mein Lehrer. Meine Frau! Watanabe Sensei. Sie liegt im Sterben. Als ich 10 Jahre alt war, hatten sich meine Eltern in den Kopf gesetzt, dass ich Klavierstunden nehme. Eine lächerliche Krawatte um den Hals. Schickten sie mich, voller Hoffnung, ich würde als Genie wiederkehren, hinauf zum Lehrer. Zeit ist kostbar. Nun lass uns mal sehen, was du kannst. Ich sage hinauf, denn das Haus des Lehrers stand auf einem Hügel. Der Lehrer lebte dort über der Stadt und ihrem Dunst mit seiner lungenkranken Frau. Die reinere Luft sollte ihr gut tun. Es war ein großes Haus. Wenn man es betrat, hatte man den Eindruck, es würde einen einatmen. Zu jeder Stunde war es von Licht durchflutet. Aber da war noch etwas. Was ist das? Ein leicht säuerlicher Geruch, wie von einem Krankenhaus. Du spielst, als ob du kein Leben in dir hättest. Selbst ein Toter hat mehr Gefühl als du. Ich dachte, wie herzlos. Dieser Mann ist aus Stein. Einmal, es hatte geläutet, der Lehrer war zum Eingang gelaufen, hatte ich eine Fliege totgeklatscht. Ich war gerade dabei, sie zu zerlegen. Och, was fällt dir ein? In meinem Haus ein unschuldiges Tier umzubringen? Steif wie ein Stock stand ich vor ihm. Erschrocken, da sein Gesicht zerrissen war. Sie sind es doch, der lacht, wenn ihre Frau drüben hustet. Genau deshalb wird aus dir kein Klavierspieler. Du hörst nichts. Du hast keine Ohren. Der Unterricht ist vorbei. Sag deinen Eltern, du bist der unbegabteste Schüler, den ich je hatte. Eine Verschwendung, dir beibringen zu wollen, was Musik ist. Wer in einem Lachen nichts als ein Lachen hört, der ist taub. Tauber noch als taub. Ich lache für sie. Hörst du? Ich lache, weil ich weiß, sie liebt es, wenn ich lache. Ich lege Traurigkeit hinein. Hörst du? Sie soll wissen, ich bin traurig, dass sie geht. Ich lege Dankbarkeit hinein. Hörst du? Ich lege alles hinein, was ich für sie fühle. Sie hört es. Mein Lachen soll sie begleiten. Und da sah ich, er weinte. Seine Wangen von Tränen überströmt, weinte und lachte er. Beides zugleich. Wenn es irgendetwas für dich zu lernen gibt, dann nur, dass du dich nicht schämen sollst. Schäm dich nicht dafür, ein Mensch mit Gefühlen zu sein. Egal, was es ist, fühl es innig und tief. Fühl es für dich. Fühl es für den anderen. Und dann lass es gehen. Seine Frau habe ich erst bei der Totenfeier gesehen. Im weißen Kimono, den Kopf gegen Norden gebettet, lag sie in einem mit Lilien bedeckten Sarg. Er davor, weder lachend noch weinend. In der hintersten Reihe flüsterte einer, wie herzlos. Dieser Mann ist aus Stein. Haben Sie den Lehrer danach wiedergesehen? Ja. Ich habe ihn noch einige Male besucht. Meine Eltern freilich waren enttäuscht, dass er mir nicht mehr beigebracht hatte, als zuzuhören. Sie fanden, er hätte sie um ein verborgenes Talent betrogen. Fast waren sie erleichtert, als er, bald nach dem Tod seiner Frau, starb. Fast erleichtert, ihre Hoffnung nun endlich begraben zu können. Der Grund, warum ich dem Lehrer gerne wieder begegnen würde, ist, weil ich ihm gestehen möchte, dass ich ein schlechter Schüler war. Es tut mir leid, möchte ich ihm sagen. Es tut mir leid, dass Sie an mich Ihre Zeit verschwendet haben. Weißt du noch? Ich nannte ihn das Glühwürmchen. Sein Lächeln so hell. Wenn ich es mir recht überlege. Weißt du noch? Der blaue Pullover, den ich für ihn gestrickt habe. Eigentlich hätte ich lieber, dass der Tod ein Ende ist. Ein sauberer Schnitt mit nichts, was nachkommt. Oder? Du sollst wissen, ich habe dir nicht die ganze Wahrheit gesagt. Weißt du noch? Der kleine Stoffhase am Ende seines Bettes? Als du mich fragtest, ob wir Kinder, Kyoko und ich, wir haben. Wir hatten einen Sohn. Sein Name war, ist, Tsuyoshi. Tsuyoshi. Der Starke. Weißt du noch, diese Ähnlichkeit? Wir sprechen selten über ihn. Und wenn, dann ist es Kyoko, die über ihn spricht. Ihr Sohn ist behindert. Sie spricht von Dingen, an die ich mich nicht erinnern kann. Er wird niemals wie andere sein. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist die heiße Welle, als man mir sagte, Ihr Sohn ist behindert. Er wird niemals wie andere sein. Das Gefühl, kein Gefühl. Hier liegt eine Verwechslung vor. Dieses Kind ist nicht meines. Ich weise es von mir. Gute Neuigkeiten. Das Schönste am Arbeiten ist das Nachhausekommen. Ich hatte ein Bild von dem Kind, das noch nicht da, noch namenlos in unserer Mitte wuchs. Du musst raten. Heute gibt es Kohl mit Paprika. Nein. Erdbeeren und Pfirsiche? Ich hatte das Bild von einem Menschen, der auf die Welt kommen, darin groß werden, sie irgendwie besser machen würde. Bald sind wir eine Familie. Eine Familie. Dieses Bild trug ich 9 Monate lang, so wie Kyoko das Kind, unter meiner Brust. Der Arzt hat mir gesagt, es ist ein Junge. Er soll Tsuyoshi heißen. Die Geburt soll einfach gewesen sein. Ich kaufte Blumen auf dem Weg zum Krankenhaus. Ihr zarter Duft in meiner Nase vermischte sich mit dem leicht säuerlichen Geruch, den ich aus dem Haus des Lehrers kannte. Ich dachte an ihn, während ich die Treppen hochlief. Eine Melodie auf den Lippen. Man will ihn nicht zu mir bringen. Ich weiß nicht warum. Ich dachte an ihn, während ich durch die Gänge an Zimmern und Betten vorbei endlich Ohara Kyoko las. Tetsu, bitte. Ich will, dass man ihn zu mir bringt. Und wenn er keine Augen hätte und keinen Mund. Ganz egal, ich muss ihn sehen. Was redest du da? Es ist alles in Ordnung. Ich habe ein Bild, hörst du? Ich habe tausende Bilder. Wir spielen Baseball. Tsuyoshi ist der Schlagmann. Ich, der Fänger. Er interessiert sich für Geschichte. Nein, für Geografie. Ich kaufe ihm einen Globus und wir reisen mit den Fingern einmal um die Welt. Wir prügeln uns, wie in den Filmen. Stärker als ich. Er studiert Medizin. Nein, Wirtschaft. Er ist der Beste seines Jahrgangs. Ich sage es nicht. Ich bin so stolz, dass ich es abstreite. Der Arzt. Rasiertes Kinn. Kleine Augen hinter dicken Brillengläsern. Es gibt keinen Zweifel. Ihr Sohn ist behindert. Ein Herzfehler obendrein. Ich verstand kein Wort. Nein, man kann es nicht operieren. Verstehen Sie mich? Ohara-san, es ist wichtig, dass Sie es verstehen. Ihr Sohn wird niemals wie andere sein. Als er mich fragte, ob ich nun bereit sei, ihn zu sehen, schüttelte ich den Kopf. Ich glaube, ich hatte Angst, er könnte mir ähnlich sein. Eine Woche später kam sie nach Hause. Ich stand eine Hand vor dem Mund im Flur und konnte mich nicht überwinden, zu ihnen ins Kinderzimmer zu gehen. In jenen Tagen war unser Haus still. Schau doch, er greift schon. Sämtliche Geräusche schienen darin gedämpft, von Stille erstickt. Ich sehnte mich nach einem ohrenbetäubenden Knall. Schau doch, er lächelt. Nach einer Tür, die zukracht. Einer Glaswand, die zersplittert. Schau doch, er hat deine Augen. Ich stand früher als notwendig auf. Findest du nicht? Verließ früher als notwendig das Haus. Saß früher als notwendig an meinem Tisch im Büro. Machte Überstunden für 2. Ging nachher in eine Karaoke-Bar. Hing einem Menschen nach, der nie geboren wurde. Du hast Papas Augen. Den Kollegen im Büro hatte ich erzählt, unser Sohn sei kerngesund. 10 Finger. 10 Zehen. Man hatte mir gratuliert. War ein Beifall ausgebrochen. Ich erinnere mich daran, dass ich für die Dauer von 30 Sekunden so etwas wie Glück empfand. Hältst du ihn? Ich muss in die Küche nachschauen, ob das Wasser... Ich alleine mit Tsuyoshi. Das erste und letzte Mal. Sein Gewicht überraschte mich. Ebenso die Wärme seines Körpers. In meiner Vorstellung war er leicht und kühl gewesen. Wie etwas, was man nicht fassen kann. Eine Brise. Du, schau mal. Er starrte mich an, seine Fäuste nach oben gestreckt. Ein bisschen. Ich hielt seinen Kopf, seidiges Haar, plattes Näschen, offener Mund. Kannst du nicht einmal für mich schreien? Ich kniff ihm in die Wangen. Babys tun das. Zuerst fest, dann fester. Sie schreien den ganzen Tag. So fest, dass mir die Finger schmerzten. Warum schreist du nicht? Sein Schrei war ein Röcheln. Erschrocken legte ich ihn ab. So röchelt nur ein sehr alter Mensch. Heute denke ich, wäre ich geblieben, noch einen Moment, und hätte sein Lächeln abgewartet. Ich würde entdeckt haben, dass seine Behinderung im Vergleich zu meiner geringfügig war. Kyoko machte mir keine Vorwürfe. Sie wusste um meine unausgesprochenen Gefühle und hatte wohl gleichzeitig Angst davor, dass ich sie aussprechen könnte. Tsuyoshi! Statt über mich empörte sie sich über die Leute. Er atmet nicht, er ist kalt. Komm schnell! Beeil dich, ins Krankenhaus. Das Auto, ein fahrender Schrei. Tetsu, bitte schneller. Um Himmels Willen, fahr so schnell du kannst. Und dieser Augenblick, jäh, als sie zu schreien aufhört. Er atmet nicht. Er ist tot. Fahr langsam. Noch langsamer. Du sollst langsam fahren. Ich will ihn bei mir behalten. Es ist sinnlos, ich weiß. Solange es noch geht. Aber gerne würde ich sagen können, ich erkannte noch am selben Tag, welchen Verlust ich erlitten hatte. Den Verlust meines Sohnes. Ihn kein einziges Mal bei seinem Namen gerufen zu haben. Dem Namen, den ich ihm gegeben hatte. Tsuyoshi. Der Starke. Doch die Erkenntnis kam erst später. Weißt du noch? Jahre später. An jenem Abend im August, als du sagtest, vielleicht war es besser so? Ich habe in meinem Leben noch nie solche Feindschaft empfunden wie damals gegen dich. In deinem Anzug. Deine Krawatte verrutscht. Dunkle Flecken an den Achseln. Ich saß an Tsuyoshis Bett und empfand bitterste Feindschaft. 6 Monate hatte ich gerungen, sie nicht zu empfinden. Nicht, wenn du betrunken nach Hause gekommen bist. Nicht, wenn du geklagt hast, dein Leben sei eine Sackgasse. Nun aber, endlich. Eine traurige Sehnsucht zu ihm hinüber. Auf die andere Seite. Freundlicher Tod. Selige Nacht. Aber was denkst du? Was hat mich davon abgehalten? Der Gedanke, dass ich um 6 aufstehen und dir dein Bento zubereiten muss. Absurd, nicht wahr? Der Gedanke, dass du mich brauchst. Mich, die dir eines Tages heute sagen wird, durch all dein Unvermögen sehe ich einen Menschen, der leidet. Dieser Gedanke hat mich gerettet. Wenn Tsuyoshi noch am Leben wäre, er wäre jetzt 31 Jahre alt. Ein gutes Alter. Ich wünschte, ich könnte so mit ihm zusammensitzen und Kyokos Bento essen. So wie mit dir. Da wäre etwas. Was? Etwas, was Sie für mich tun könnten. Nun, sag schon. Bitte. Sagen Sie Ihrer Frau heute Abend noch die Wahrheit, dass Sie Ihre Arbeit verloren haben. Sie sind es ihr schuldig. Ich verspreche dir. werde es tun. Du versprichst mir, dir heute Abend noch die Haare zu schneiden. Kurz. Du siehst furchterregend aus mit diesen Zotteln. Abgemacht. Am Montag werden wir einander nicht wiedererkennen. Sie kommen? Ja, natürlich. Und dann? Ein Neuanfang. An jenem Nachmittag war ich es, der einschlief. Ich träumte, ich war in meinem Zimmer, lag ausgestreckt auf meinem Bett. Eine Leiche. Da hörte ich Vaters Stimme. Nichts zu machen, der Junge ist tot. Ich wollte rufen, nein, ich lebe. Aber ich hatte keinen Mund. Über mir ein Spiegel. Ich sah, ich hatte weder Mund noch Augen. Mutters Stimme, es ist schade um ihn, er hat nie sein Gesicht gefunden. In diesem Moment gingen die Vorhänge auf. Durch das Fenster kam grelles Licht. Es fiel auf die weiße Wand, die ich war, und plötzlich sah ich im Spiegel, sie bröselte. Und mit ihr zerbröselten die Wände meines Zimmers. Weiter Raum. Jemand berührte mich. Ich lief ihm nach. Im Laufen bekam ich Mund und Augen zurück. Ein Brennen auf den Wangen. Ich weinte. Meine Tränen waren rote Fäden, die an mir herunterflossen. Ich habe es nicht verlernt, rief ich, um dich, mein liebes Kind, zu weinen. Als ich erwachte, war er nicht mehr da. Neben mir, über der Lehne, hing seine Krawatte. Warme Seide. Da bist du ja. Gott sei Dank. Wir wollten schon... Bin wieder daheim. Willkommen daheim. Willkommen daheim. Neun Uhr. Das musste er sein. Kurzärmeliges Hemd, Hawaii-Muster. Er kam auf mich zu, sein Gesicht seltsam verjüngt. Nein. Der dort hinten aber, Schultern vornüber geneigt, schiefer Gang, ja. Doch nicht. Wieder nicht. Wie konnte das sein? Eine Verspätung. Bestimmt. Gleich ist er da. Das Schönste am Arbeiten ist das Nachhausekommen. Du Dummkopf, du. Auf diese Weise verstrich eine Woche. 9 Uhr, ich war da. Ich sah ihn auftauchen und musste einsehen, das war er nicht. Ich erfand Bauchschmerzen, den Besuch unerwartet eines alten Freundes, einen Ausflug in die Berge. Ich begann zu zweifeln, ob wir einander begegnet waren, ob ich ihn nicht erfunden hatte, wie die vielen Gründe für seine Abwesenheit. Allein die Krawatte. Ich berührte sie und wusste, es gibt ihn. Man müsste etwas tun. Wenn man nur verrückt genug wäre, alles anders zu machen. Ich fühlte, sie hatte auch mich gemeint. 7 Wochen sind vergangen. Eine Trauerzeit. Warum fällt mir das jetzt ein? Etwas Jokan zum Tee? Zart, bitter. Wenn ich gewusst hätte, dass du kommst. Aber Taguchi Hiro, sagtest du. Ich glaube nicht, dass er von dir erzählt hat. Oder hat er und ich habe es vergessen? Ich frage mich oft, seitdem er... Ich frage mich oft, ob ich ihn überhaupt... So ein plötzlicher Tod. Danach fragt man sich allerhand. Ja, er ist tot. Herzversagen. auf dem Heimweg im Zug. An einem Freitag vor 7 Wochen. Gestern wurde seine Asche beigesetzt. Wenn ich gewusst hätte, ich hätte dir Nachricht gegeben. Du musst ihn, ich meine, die Krawatte, er trug sie an dem Tag, an dem er starb. Kann das sein? Du warst der Letzte, der... Sie verbarg ihr Gesicht nicht vor mir. Nicht, als ich zu erzählen begann. Ich sah, wie sie weinte, dann lachte, sich erinnerte, wie sie die ganze Zeit über die Krawatte nicht losgelassen, fest umschlossen hatte. Was wiegt schwerer? Wie sie liebkoste. Die Tatsache, dass er mir seine Situation verschwiegen hat? Oder die Tatsache, dass ich ihm darin beigestanden habe, sie zu verschweigen? Ich habe ihm, wohl wissend, dass er seine Arbeit verloren hat und dass er es mir aus Scham nicht sagen konnte, darin beigestanden, in dieser Scham zu verbleiben. Ich wollte ihm Zeit geben. Er brauchte das so. Jemanden, der mit ihm wartet. Manchmal ging ich ihm einen Schritt entgegen. Ich sprach vom Ausbrechen, vom Zurücklehnen, vom Nichtstun oder von seiner Firma, seinem Vorgesetzten, seinen Kollegen, um ihm zu verstehen zu geben, du musst das nicht, dich so abmühen. Er aber entfernte sich. Ich hätte nicht mitspielen dürfen. Ich hätte wissen müssen, dass solches Spiel kein gutes Ende nimmt. Ich Dummkopf, dachte ich. Rief tags darauf in der Firma an. Als ich den Hörer auflegte, wurde mir die Tragweite unserer Entscheidung bewusst. Er wollte sein Versprechen vom Alltag einlösen, ich mein Versprechen, bei ihm zu bleiben. In diesem winzigen Augenblick, als ich den Hörer zurück auf die Gabel legte, wurde mir bewusst, welche Schönheit darin lag, in unserem Versuch, den Entscheidungen, die wir getroffen hatten, die Treue zu halten. In gewisser Weise hat er bis zuletzt hart gearbeitet. Er mochte seine Arbeit nicht besonders. Was er an ihr mochte, war einzig die Routine und die Befriedigung, die er daraus gewann, ihr zu folgen. Das Reibungslose daran. Selbst wenn sonst nichts funktionierte. Dieses Reibungslose aufrechterhalten zu wollen, der Wirklichkeit zum Trotz, war die härteste Arbeit, die er je geleistet hat. Man übergab mir, was er bei sich getragen hatte. Die Armbanduhr, die Schuhe, die Aktentasche, darin eine Notiz. Man lebt nur einmal. Warum stirbt man so oft? Bloß die Krawatte fehlte. Ich habe nach ihr gesucht. Man nennt das Trauer. Und ich glaube, Trauer ist auch der Grund, warum er sich derart bemüht hat, ein Mensch zu sein, der funktioniert. Indem er alles beibehielt, wie es immer gewesen war, trauerte er um das, was er versäumt hatte. Unseren Sohn, seine Liebe zu ihm. Wenn du heute nicht den Entschluss gefasst hättest, hierher zu kommen, ich würde morgen noch nach seiner Krawatte suchen. Morgen noch denken, ich habe ihn nicht gekannt. Ich danke dir dafür, dass du ihm begegnet bist. Bevor du gehst, im Kinderzimmer steht. Es wäre schön, wenn du... noch einmal mit ihm zusammensitzen würdest. Ein kleines Zimmer, nicht größer als meins. Keine Möbel. Nur der Hausaltar, davor ein Sitzkissen. Frische Blumen. Seine Bento-Box. Ein Foto. Zu Yoshi. Ein zweites. Er. Ich stellte 3 Räucherstäbchen auf, schlug die Klangschale an, legte die Hände zusammen. Ohara-san, hören Sie mich? Sie hatten recht. Mein Sterbegedicht ist schon lange fertig. Was es noch zu schreiben gilt, aber ist das Gedicht, welches niemals fertig, ein endloses Anreiben der Tusche, ein endloses Eintauchen des Pinsels, ein endloses Gleiten über weißes Papier, das Gedicht meines Lebens ist. Die erste Zeile: Ich nannte ihn Krawatte. Ich will schreiben, er hat mich gelehrt, aus fühlenden Augen zu schauen. Ich nannte ihn Krawatte, nach dem Roman von Milena Michiko-Flaja. Hörspielbearbeitung Norbert Schäffer. Es sprachen Taguchi Hiro, Jakob Diehl. Hiro als Kind, Finn-Louis Winter. Ohara Tetsu, Michael Evers. Kyoko, Viktoria Trautmannsdorf. Watanabe, Wolf-Dietrich Sprenger. Yukiko, Birte Schnöing. Akira, Jörg Pohl. Und viele andere. Komposition Sabine Wortmann. Flöten Sabine Vogel, Klavier Antonis Anisegos, Gitarre Leonid Säubelmann. Zittern Sabine Wortmann. Technische Realisation Sven Kohlwage und Sebastian Ohm. Regieassistenz Stephanie Porat-Walsch. Regie Andrea Ghetto. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2013. Dramaturgie und Redaktion Christiane Ohaus.